Ja, und dann vor meinem Studium habe ich selber einen Freiwilligendienst auch gemacht für 1,5 Jahre in Südamerika, in Venezuela. Ah, okay. Und das war in Caracas, also der Hauptstadt von Venezuela, ungefähr 6 Millionen Menschen, mitten in einem Barrio, was man sich so bildlich vorstellt wie in Rio de Janeiro. Sehr hügelig, nur das Zentrum von Caracas ist flach, drumherum fangen so die Anden an, die dann weitergehen in den Kontinent rein, also sehr, sehr schön gelegen an sich, aber die Bauweise dieser Barrios, dieser Stadtviertel, die dann eben nicht im Zentrum sind, ist sehr gefährlich, Okay. weil es halt auch regnet und die Schräge der Hänge sind dementsprechend nicht gesichert, weil die Leute natürlich auch bauen, wo sie Platz haben und das eine Stadt ist, die sehr stark wächst an der Bevölkerungszahl und da war ich halt sehr weit an so einem Rand von der Stadt für 1,5 Jahre und habe das Leben der Menschen kennengelernt,